möchte zunächst mit einer Selbstverortung beginnen, auch um eine kleine Einführung zu machen, wie ich überhaupt zu der Befragung des Gender-Konzepts gekommen bin. Meine eigene sowohl linke wie feministische Politisierung geht auf die 1980er Jahre zurück. Und da hatte ich ein Erlebnis, das mich grundlegend geprägt hat. Es war auf einem der ersten internationalen Antiglobalisierungskongresse in Zürich. Das war eine Gegenveranstaltung zu einer IWF-Tagung in Berlin. An diesem Gegenkongress hatte es einen Workshop, der mein Interesse auf sich zog. Es war der Workshop Nummer 17, das erinnere ich genau, und es stellte sich heraus, dass ich mit meinem Interesse nicht alleine war. Streng genommen waren es circa die Hälfte aller Teilnehmerinnen, die sich für diesen Workshop interessierten, und das hatte einen bestimmten Grund. Der Workshop nämlich trug den Titel Frauen in der dritten Welt. Aus diesem Umstand entwickelte sich im Verlauf der Tagung zunächst Unmut, später Empörung und zuletzt etwas Sonderbares. Die besagte Hälfte, es waren fast alles weibliche Teilnehmerinnen, verließen die Tagung und organisierten ad hoc eine eigene. Wir wussten, dass es falsch war, das Thema Geschlecht im Workshop 17 abzuhandeln, aber leider wussten wir damals nicht sehr viel mehr. Und wir hatten insbesondere auf die Fragen unserer linken Kollegen keine Antwort, was denn eine Institution wie der IWF, der sich primär mit makroökonomischen Größen, Verschuldung, Staatsbudgets und Auflagen zu deren Restrukturierung befasste, mit Geschlecht zu tun haben soll. Zwar war es für mich immer selbstverständlich, Feminismus gleichzeitig als Kapitalismuskritik zu betrachten. Doch in diesem Moment fehlte uns die theoretische Grundlage, uns konkret in diese Debatte einzumischen und damit Definitionsmacht zu erlangen. Es ist diese Erfahrung dieser Sprachlosigkeit, die mich persönlich tief geprägt hat. Und seit da interessieren mich alle Ansätze, die das Geschlechterverhältnis als zentrales Organisationsprinzip des westlichen Kapitalismus und dessen spezifischer Weise der Kapitalakkumulation thematisieren. Seit 1989, seit dieser Tagung also, hat sich die feministische Theoriebildung auf internationaler Ebene enorm erweitert. Es gibt zahlreiche Ansätze, die diesen Zusammenhang zu verstehen versuchen und die heute allgemein unter dem Stichwort Engendering der Makroökonomie zusammengefasst werden. Lehrstühle für feministische Ökonomie und Journale dazu sind entstanden. Es gibt die Gender Budget Initiativen und auch Gender Mainstreaming hatte ursprünglich diese makrostrukturelle und das heißt insbesondere auch makroökonomische Ausrichtung. Was auf der anderen Seite aber geblieben ist, ist die Erfahrung mit Männern. Ich mache sie mit solchen der ATTAC ebenso wie mit Entscheidungsträgern etablierter Forschungsinstitutionen. Zwar begegnet man heute der Frage der Geschlechterverhältnisse mit viel Wohlwollen und Aufmerksamkeit. Im Zeitalter der Political Correctness kann man das fast nicht anders. Doch nur, um einem dann freundlich die Ecke des Soziokulturellen zuzuweisen. Die Thematik von Geschlecht ist heute willkommen, solange sie nichts mit politischer Ökonomie zu tun hat. Und insbesondere hat sie nichts mit der Frage der Akkumulation zu tun. Geschlecht ist eine Frage der Kultur. Frauen als Entwicklungs- und Wasserträgerinnen haben wir das damals genannt. Und uns damit abgefunden, dass wir aus Sicht der linken Männer antimarxistisch sind, wenn wir das anders sehen. Ich für meinen Teil konnte damit leben. Womit ich sehr viel weniger gut leben kann, ist, dass genau diese Bewegung nun innerhalb der Geschlechtertheorie und damit des Feminismus selbst sich zu wiederholen scheint. Und darüber möchte ich im Folgenden sprechen. Ich meine nämlich, dass wir es, zumindest im deutschsprachigen Raum, seit Mitte der 1990er Jahre mit einer grundlegenden Verschiebung in der Konzeptualisierung von Geschlecht zu tun haben, die ich auf das Hegemonialwerden eines sehr spezifischen Begriffs von Gender zurückführe, wie er sich ursprünglich in den Culture Studies entwickelt hat. Im Zuge dieser Verschiebung wird das Geschlechterverhältnis nun vorrangig unter dem Aspekt des Zwangs zur Zweigeschlechtlichkeit und damit als eine Frage von Normensystemen und den damit einhergehenden Ein- und Ausschließungen thematisiert. Wenn damit auch beansprucht wird, den Feminismus zu fundieren, ja sogar zu radikalisieren, so meine ich doch, dass es sich hierbei um einen fundamentalen Shift in den gesellschaftstheoretischen Grundannahmen handelt, infolgedessen das Geschlechterverhältnis nun primär als eine Frage von Menschenrechten, von Gerechtigkeit, ja gar von Ethik verhandelt, Mechanismen der Hierarchisierung folglich als eine Frage von Diskriminierung problematisiert und damit Geschlecht überhaupt in das Reich von Werthaltungen verschoben wird. In genau jenes Reich also, in das uns die linken Männer schon immer stellen wollten, in das nämlich des Soziokulturellen. Etwas mag damit zumindest erklärbar werden. Wieso nämlich Gender, nicht aber Feminismus, sich auch unter linken Männern heute einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. Die Demarkation, um nicht zu sagen die Markierung, kann damit aufrechterhalten werden. Wenn ich das so formuliere, bin ich mir bewusst, dass ich damit erneut den alten Streit zwischen kulturtheoretischen und ökonomietheoretischen Ansätzen heraufbeschwöre. Ein Streit, der als weitgehend unfruchtbar eingestuft in den Sozialwissenschaften schließlich zu dem geführt hat, was wir heute als Culture Turn bezeichnen. Dass man sich auch von einem linken Standpunkt aus, beispielsweise im Rahmen der Hegemonietheorie, dem Bereich des Kulturellen zuwandte, hatte bestimmt und insbesondere für die Frage des Geschlechterverhältnisses triftige Gründe. War Frau es doch müde, die Geschlechterfrage als eine Klassenfrage zweiter Ordnung abgehandelt zu sehen? Zu Recht wollte man einer einseitig ökonomistischen Argumentation entgehen, die für das Geschlechterverhältnis lediglich den ehrenwerten Platz eines Nebenwiderspruchs bereithielt. Ich würde deshalb auch keineswegs auf eine Auseinandersetzung mit Phänomenen des Überbaus verzichten wollen. Doch meine ich, dass wir insbesondere was das Geschlechterverhältnis betrifft, uns sehr viel genauer überlegen müssen, wie wir dies heute tun. Und dabei müssten wir auf das alte Desiderat zurückkommen, die Ideologie und die Produktionsverhältnisse zusammenzudenken. Denn ich meine, dass genau in diesem Punkt sich heute zwei Dinge radikal entkoppeln. Was ich sehe und was ich im Folgenden thematisieren möchte, ist ein Zusammenfallen von zwei Bewegungen. Ich glaube auf der einen Seite, dass spätkapitalistische Gesellschaften mit Geschlechterstereotypen gerade nichts mehr anfangen können. Dass die Produktionsverhältnisse in westlich spätkapitalistischen Gesellschaften keine Geschlechterstereotypen mehr erfordern. Ich sehe auch in den staatlichen Ideologieproduktionen oder in dem, was Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat, keine Propagierung normativer Geschlechterleitbilder mehr. Im Gegenteil haben wir heute mit dem Phänomen einer staatlich verordneten Gleichstellung etwas vor uns, das eigentlich neu ist und wo von staatlicher Seite gerade der Vorschlag gemacht wird, von überkommenen Vorstellungen von Geschlecht wegzukommen. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken und insbesondere müssen wir darüber nachdenken, warum parallel dazu, eigentlich ganz genau zeitgleich, eine Bewegung auftaucht und eine Verschiebung in der Geschlechtertheorie, die mit Gender den Anspruch erhebt, den Feminismus nicht nur zu fundieren, sondern auch zu radikalisieren. Eine Bewegung, die gerade formuliert, dass wir von normativen Geschlechterideologien dominiert sind. Dieses Zusammenfallen besteht für mich also darin, dass genau in dem Moment, wo eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen die normativen Geschlechterleitbilder an Bedeutung verlieren, eine theoretische Veränderung stattfindet, die uns darauf verpflichtet, uns primär an diesen Normen abzuarbeiten. Über dieses Zusammenfallen, über diese merkwürdige Paarung, die sich hier ergibt von Seiten der Kritik einerseits und von Seiten dieses Wechsels in den staatlichen Ideologien andererseits, darüber finde ich, müssten wir nachdenken und ich versuche dies ein bisschen weiter auszuführen im Folgenden, in welcher Weise ich darüber nachdenken will. Ich möchte dies in drei Schritten tun. Ich möchte zunächst allgemein diesen Wechsel in der Weise, wie Menschen heute angerufen werden, thematisieren. Ich möchte das ausführen anhand des gegenwärtigen Geschlechterregimes und ich muss betonen, ich meine das für die zentraleuropäischen Länder. Also ich meine das nicht für Entwicklungsländer und wohl auch teilweise nicht für die postsozialistischen Länder, sondern ich gehe wirklich von Zentraleuropa aus. Auf der anderen Seite konfrontiere ich dies mit den theoretischen Grundannahmen des Gender-Konzepts und meine These hier wird sein, dass das Gender-Konzept, weil es diesen Wandel nicht bedenkt, sich unfreiwillig heute in den Dienst dieser neuen Anforderungen von staatlicher Seite stellt. Ich greife dabei zurück auf Michel Foucaults Konzept, er nannte das Ende der 1970er Jahre eine neue Form der Menschenregierungskünste. Michel Foucault wurde ja bekannt, weil er als Theoretiker der Disziplinarmacht rezipiert wurde. Das heißt, er wurde von uns zuerst wahrgenommen als jemand, der die Gesellschaft vergleicht mit Gefängnissen, mit Psychiatrieanstalten, mit Armee-Exerzierplätzen. Weil er sagte, unsere Gesellschaft funktioniert in gleicher Weise wie diese Disziplinarinstitutionen. Was aber ganz zentral ist, ist, dass Michel Foucault am Ende seines Lebens, also in seinen Vorlesungen, die er Ende der 70er Jahre gehalten hat, in den sogenannten Gouvernementalitätsvorlesungen sagt, er selber zweifle an seiner eigenen These, dass wir immer noch in einer Disziplinargesellschaft leben. Er entwickelte dabei ein Konzept, von dem er sagte, wir sind gegenwärtig in einem Umbruch und dieser Umbruch, den nennen wir heute im Nachhinein die Veränderung vom fordistischen System zum Postfordismus. Michel Foucault dachte diesem Umbruch nach, indem er sagte, was ich wahrnehme, ist, dass die Menschen heute nicht mehr diszipliniert werden müssen, sondern sie werden sich selber überlassen in einer neuartigen Form von Freiheitstechnologien, in denen sie sich selbst zurechtfinden müssen. Was Foucault vor Augen hatte, war eine neue Form von Herrschaftsverhältnissen, die nicht die Leute einschränken will, sondern die sie eigentlich über die Einsetzung von Freiheiten eben nicht beherrscht, aber zumindest lenkt. Also der Punkt ist, dass jetzt eigentlich gesagt wird, es ist alles möglich, ihr seid die Schmiede eures eigenen Glückes, nehmt euer Leben selber in die Hand. Das ist eine ganz andere Anrufung, als ihr müsst so und so sein, dass man die Kinder also normiert. Das ist nicht mehr nötig, sondern man muss sie zur Kreativität führen, damit sie sich selber zurechtfinden können. In einer stets latent unsicheren oder sogar hoch unsicheren und risikoreichen Umgebung. Michel Foucault nannte das eine politische Technologie der Individuen, womit er eben sagen wollte, die Anrufungen, es ist nicht mehr eine klare Ideologie, seid so oder so, sondern entfaltet euch selbst. Wenn wir das nun vergleichen oder anwenden auf den Bereich der Geschlechterideologien, wie sie heute von Staates wegen propagiert werden, so muss man wirklich zur Kenntnis nehmen, staatliche Institutionen propagieren tatsächlich nicht mehr, Frauen sollen so und so sein und Männer sollen so und so sein, sondern ihr Leitmotiv ist eigentlich, das Geschlecht soll keine Rolle mehr spielen. Wir ermöglichen allen alles. Es gibt eine unendliche Differenz, es ist für alle alles möglich und wir wollen keine Einschränkungen mehr aufgrund von irgendwelchen Zuschreibungen. Also ich glaube, man muss das ernst nehmen, das sind auch ernsthafte Absichten. Es ist nicht einfach nur zynisch, sondern wenn man sich diese Programme anschaut, da ist wirklich ein großer Wille zum Abbau überkommener Geschlechterideologien. Das hat auch seinen Grund. Es ist heute ja nicht mehr die Vorstellung, dass Frauen zurück an den Herd müssen, sondern sie sollen gerade in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und eigentlich geht das zurück auf die Krise der Akkumulation, des Akkumulationsregimes in den 1970er Jahren, wo es nicht länger möglich war, dieses Modell des männlichen Ernährerlohns aufrechtzuerhalten. Die Löhne sanken, also ein einzelner Lohn war nicht mehr genügend groß, um eine ganze Familie zu ernähren. Und in diesem ganzen Paradigmenwechsel, was aus einer Krise des Akkumulationsregimes hervorging, wechselten sich auch die Vorstellungen, wie die Geschlechterverhältnisse aussehen sollten in diesem neuen Regime des Postfordismus. Also man kann eigentlich sagen, dass diese veralteten Vorstellungen von Geschlechter, Frauen an den Herd, Männer in die Industrie, dass das nicht mehr funktional ist oder sogar dysfunktional für das, was das spätkapitalistische Regime erfordert. Also für die Weise, wie im Spätkapitalismus die Kapitalakkumulation vor sich geht. Ich würde also sagen, die Geschlechterideologie ist nicht mehr eine Zuschreibung, sondern es ist die Anrufung, alles ist möglich. Trotzdem glaube ich, dass wir gegenwärtig eine Zeit durchleben, in der die Geschlechterungleichheiten massiv zunehmen werden. Und das, meine ich, ist der zentrale Punkt, über den wir nachdenken müssen und den wir verstehen müssen, wenn wir überhaupt etwas verstehen wollen, was gegenwärtig geschieht. Dieser Punkt, dass eine neue Segregation auch zwischen den Geschlechtern stattfinden wird, das ist meine Prognose. Dass aber gleichzeitig wir einen radikalen Abbau von überkommenen Vorstellungen von Geschlecht haben und dem beiwohnen. Dieses Zusammengehen führt mich dazu, dass ich davon ausgehen muss, dass es Konstruktionsweisen von Geschlecht gibt, die eben nicht über normative Zuschreibungen oder vielleicht überhaupt nicht über ideologische Zuschreibungen stattfinden, sondern allenfalls über dieses Freiheitsangebot. Wir haben also dieses Phänomen, dass es ein Freiheitsangebot oder auch eine Ablösung oder sogar einen Bedeutungsverlust von Geschlecht gibt, der paradoxerweise für Männer und Frauen nicht dasselbe bedeutet. Also ich formuliere das absichtlich als Paradox. Es ist nicht mehr eine greifbare Zuschreibung, Mädchen und Knaben werden von Lehrerinnen gleich erzogen und trotzdem oder vielleicht sogar wegen dieser Dethematisierung oder Entnennung von Geschlecht, so meine These, wird es eine Zunahme geschlechtlicher Ungleichheit geben. Ich glaube, dass genau dieses Paradox, mit dem wir gegenwärtig zu tun haben, von dem Gender-Begriff, wie er in den Culture Studies entwickelt wurde, nicht mehr verstanden werden kann. Und dies aufgrund seiner theoretischen Grundannahmen. Ich habe den Eindruck, dass das Gender-Konzept, dieses ganz bestimmte Culture-Study-Gender-Konzept, das sich eben an der normativen Zuschreibung orientiert und sich an diesen Normen der Zweigeschlechtlichkeit abarbeiten will. Ich glaube, dass dieses Konzept das fordistische Geschlechterregime vor Augen hat und nicht im Blick hat, dass das postfordistische Geschlechterregime mit anderen Machttechnologien arbeitet, auch mit anderen Subjektivierungsformen. Und ich glaube, dass genau aus diesem Grund, weil dieses Konzept in seinen theoretischen Grundannahmen schlicht nicht mehr für unsere Zeit heute passt. Ich würde sogar sagen, es ist irgendwie anachronistisch. Es hat einen Feind vor Augen, den es in dieser Weise eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich glaube, dass aufgrund von diesem Missverständnis nicht nur nicht verstanden werden kann, was gegenwärtig geschieht, sondern zusätzlich, dass dieses Konzept sich in den Dienst dieser neuartigen Formen von Menschenregierungskünsten, wie Foucault sagen würde, stellt. Dieses merkwürdige Phänomen, was von Maria auch angesprochen wurde, dass Gender Mainstreaming jetzt in aller Munde ist, dass in diesem Konzept aber zunehmend auch Herrschaftstechnologien ausgeübt wird. Ich glaube, die Anschlussfähigkeit dieses Gender-Konzepts der Culture Study mit diesen neuartigen Formen der Menschenregierung. Ich glaube, dass dieses Zusammenfallen überhaupt nicht zufällig ist, sondern dass wir es mit einem schwierigen Zusammengehen zu tun haben, in welchem unser eigenes Involviertsein eigentlich kaum mehr thematisiert werden kann. Das Hauptproblem des Gender-Konzepts gegenüber dem Feminismus sehe ich darin, dass es eigentlich kaum mehr möglich ist, eine kollektive Betroffenheitslage von Frauen zu thematisieren. Also das, was der Feminismus einst wollte und wozu er auch das Kollektiv eines Wir-Frauen brauchte, weil er das Kollektiv als ein Strukturmoment begriff, genau das ist ja der Angreifpunkt, die Kritik, die zentrale Kritik des Gender-Paradigmas am Feminismus. Also diese Verschiebung, dass eigentlich gesagt wird, es gibt dieses Kollektiv nicht mehr, weil wir müssen dieses Kollektiv so lange mit anderen Kategorien paaren, bis wir eigentlich gar nicht mehr von einer Gemeinsamkeit von irgendeiner Gruppe sprechen können. Ich glaube, dass genau darin die fatale Verschiebung liegt, weil so nämlich nicht mehr ausgemacht werden kann oder thematisiert werden kann, was ein asymmetrisches Geschlechterverhältnis für die Akkumulation des Kapitals, also für die Weise, wie in kapitalistischen Verhältnissen sich das Kapital reproduziert, dass die Bedeutung von Geschlecht mit dem Gender-Paradigma für diese Kapitalakkumulation nicht mehr gedacht werden kann, weil das Kollektiv nicht mehr gedacht werden kann, weil Geschlecht nicht mehr als Strukturkategorie kapitalistischer Akkumulation gedacht werden kann. Ich würde deshalb auch nicht einfach sagen, dieses Gender-Konzept wurde instrumentalisiert, wenn beispielsweise, das kann man so lesen, gerade in Wien wird das gemacht, dass in Management-Literatur sich auf Judith Butler bezogen wird, an der Wirtschaftsuniversität in Wien wird das so gelehrt. Natürlich möchte das Judith Butler nicht, aber ich würde auch nicht einfach sagen, das Konzept wurde instrumentalisiert oder es wurde zu fremden Zwecken quasi entwendet, sondern ich sehe wirklich ein theoretisches Defizit in diesem Konzept, das dazu geführt hat, dass eine merkwürdige Anschlussmöglichkeit oder sogar eine Passfähigkeit eines ursprünglich als subversiv gedachten Konzepts für diese neue Form und für diese neuen Erfordernisse des spätkapitalistischen Geschlechterregimes entstanden ist. Was nämlich nicht gesehen wird, ist, dass das, was als Kritik seit Anfangs der 90er Jahre formuliert wird, eigentlich bereits als Anforderung an uns herangetragen wird. Es ist die Anforderung, von unserem Geschlecht abstrahieren zu können. Es ist die Anforderung, unseren Gender flexibel zu handhaben, die von außen an uns herangetragen wird. Und da paart sich etwas in merkwürdiger Weise mit der Formulierung einer Kritik. Ich kann, wenn ich mir das anschaue, nicht mehr unterscheiden, ist das ein kritischer Impetus oder ist das eine Anforderung, die quasi meine Schlüsselqualifikation Gender mir ermöglichen soll, dass ich meine wahre Arbeitskraft möglichst gut verkaufen kann. Die Formulierungen sind bis in die Details ein Gender-Training und die Kritik der 90er Jahre, die gleichen sich wirklich in verblüffender Weise. Und ich finde, über diese Verschiebung, was hier geschehen ist, auch mit uns selber, müssten wir dringend nachdenken. Und nochmals, ich glaube, das Hauptproblem dieser Verschiebung ist, dass wir kollektive Betroffenheitslagen nicht mehr formulieren können, weil eine große Dethematisierung, eine Entnennung der Bedeutung von Geschlecht stattgefunden hat, weil die Anrufungen eben nicht mehr so klar, eindeutig repressiv sind, sondern eher im Gewand daherkommen, wir können alles, Frauen, emanzipiert euch von eurem Gender, handhabt ihn einfach flexibel, dann werdet ihr alles erreichen, was ihr wollt. Ich möchte damit zum Schluss kommen. Ich hätte eigentlich einen anderen Titel mir für die Tagung gewünscht, nämlich wie links ist die Linke, wenn sie nicht feministisch ist? Ich bin noch nicht ganz fertig. Nämlich, dass diese Frage so nicht gestellt wird, finde ich, das ist nicht die Schuld der linken Männer, sondern es ist eigentlich ein Problem von uns selbst. Weil wir im Namen der Political Correctness so weit gegangen sind, uns dieses Kollektiv nehmen zu lassen, in einer, ich würde sagen, fast phobischen Angst vor Ausschlüssen, die auch etwas Selbstzerstörerisches hat, weil wir nicht mehr von der kollektiven Betroffenheit von Frauen sprechen können, haben wir darauf verzichtet, Definitionsmacht zu übernehmen, haben wir auch darauf verzichtet, die Bedeutung eines asymmetrischen Geschlechterverhältnisses für die kapitalistische Akkumulation benennen zu können. Und weil wir das nicht können, ist es eben einfach für linke Männer, den Feminismus zu ignorieren. Dass wir auf diese Definitionsmacht verzichten, ich würde sagen, das ist tatsächlich noch ein traditioneller weiblicher Gender.